1 Live Infos mit Kerstin Bonn um 6 Uhr. Enthüllungen über Steuertricks bei Profifußballern. Sieg für die Bayern in Mainz und das Wetter erst Nebel, später Sonne. Football Leaks. Ein Netzwerk europäischer Journalisten hat fragwürdige Steuertricks im Profifußball aufgedeckt. Unter anderem dem Spiegel wurden Millionen Steuer-, Daten-, Verträge und E-Mails zugespielt. Spiegelredakteur Raphael Buschmann hat die Daten mit ausgewertet und im ZDF Bilanz gezogen. Das, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein total entfesseltes und gieriges Business. Ein Fußballbereich, der sich kaum noch an wirkliche Gesetze, internationale Gesetze hält. In den Unterlagen tauchen unter anderem die Namen von Weltmeister Mesut Özil und Superstar Cristiano Ronaldo auf. Sicherheitsbedenken. Der Verkauf einer Maschinenbaufirma aus der Nähe von Aachen nach China ist erstmal geplatzt. US-Präsident Obama hat die Übernahme gestoppt. Er kann das, weil die Firma Extron aus Herzogenrath auch eine Zweigstelle in Kalifornien hat. Aus Washington berichtet Jan Bösche. Präsident Obama hat sein Veto eingelegt. Die Technologie von Extron könne auch militärisch genutzt werden. Es ist erst das dritte Mal, dass die US-Regierung ein chinesisches Unternehmen aus Sicherheitsgründen daran hindert, ein anderes Unternehmen zu übernehmen. Extron fertigt Maschinen für die Chipindustrie. China hatte an die Regierungen in Washington und Berlin appelliert, die Übernahme nicht aus politischen Gründen aufzuhalten. Klimaschutz. Paris will in Zukunft keine Dieselautos mehr in die Innenstadt lassen. Auch Athen, Madrid und Mexiko-Stadt planen ein Verbot. Die Bürgermeister haben das beschlossen für bessere Luft und mehr Klimaschutz. Das Verbot für Dieselautos soll in knapp 8 Jahren in Kraft treten. Bayern-Sieg. Die Bayern haben sich erstmal die Tabellenführung wiedergeholt. Und zwar durch ein 3:1 in Mainz. 2 Tore für die Bayern schoss Robert Lewandowski. War kein einfacher Spieler, aber zum Glück, wir haben richtig gut gespielt. Außer wahrscheinlich erste 5 bis 10 Minuten. Die Bayern könnten die Tabellenführung heute aber wieder an Leipzig verlieren. Die Leipziger spielen am Abend gegen Schalke. 1 Live. Sektorwetter. Der Nebel hält sich noch länger, vor allem im Rheinland. Wenn er weg ist, wird es aber schön sonnig. Dazu in Herford höchstens 3 Grad, in Mülheim und Ebenbüren 4, Herzogenrath und Siegen kommen auf 5 Grad. Morgen erst wieder neblig, später viel Sonne, der Montag wird auch ganz schön. Stauschau. Alles frei. 1 Live. Mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Es ist 6:15 am Samstag. Und vielleicht habt ihr gestern Abend gefeiert, rennt gerade noch irgendwie völlig verplant durch die Bude, noch so leicht einsitzen. Dann stellen wir uns doch einfach mal jetzt um diese Uhrzeit die wirklich wichtigen Fragen. Zusammen mit Lost Frequencies, hier morgens in 1 Live. What is love? You're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Oh, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Eins live. Es ist 6.09 Uhr am Samstagmorgen. Kirche in 1 live. Neulich hat es mich wieder erwischt. Magen-Darm-Grippe. Boah. Als ich beim Arzt ankomme, platzt die Praxis natürlich aus allen Nähten. Also Wartezimmer. Und wie ich da so lange sitze, schaue ich mir die Patienten erstmal an. Mich hat jetzt nicht interessiert, was die wohl haben, sondern ich fand total spannend zu sehen, wie die alle so auf ihren Termin warten. Menschen warten nämlich echt ziemlich unterschiedlich. Manche sind total nervös und gucken alle 2 Minuten zur Uhr. Andere genießen die Auszeit im Wartezimmer voll und vertiefen sich erstmal in so eine Klatschzeitschrift. Dann gibt es natürlich noch die Handy-Junkies, die den Kopf gar nicht mehr hochbekommen. So unterschiedlich wie die Menschen sind, so verschieden gehen sie auch mit dem Warten um. Einen Mann im Wartezimmer, den fand ich richtig cool. Der hat nämlich einfach gar nichts gemacht. Er saß auf seinem Stuhl, hat entspannt ein- und ausgeatmet und sonst halt einfach ganz bewusst gewartet. Ohne Ablenken oder Überbrücken. Der hat's raus, dachte ich mir. Und ich habe das dann auch versucht. Einfach mal bewusst warten. Und was soll ich sagen? Das hat sich gut angefühlt. Ich war ziemlich zufrieden und entspannt dabei. Für Christinnen und Christen geht jetzt wieder die Wartezeit schlechthin los. Advent heißt Warten auf Weihnachten. Nicht darauf, dass der Doktor kommt, aber eben bewusst darauf warten und damit rechnen, dass Gott in die Welt kommt. Ich will die 4 Wochen bis zum Weihnachtsfest nicht nur überbrücken und nicht irgendwie rumkriegen oder mich von der Warterei ablenken. Diesmal möchte ich diese besondere Zeit des Wartens so richtig wahrnehmen. mit viel Ruhe und Aufmerksamkeit, wach und entspannt. Ela Korneck, Münster. Ein Beitrag der katholischen Kirche. 1 Live. Live. Mit Maike Greine. Mit Maike Greine. Ich hau rein, sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Ich mach alles das, was ich verpasst hab. Fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska. Ich spring in Singapur in das kalte Wasser. Ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft da. Ich seh Orte, von denen andere nie hörten. Ich fühl mich wie Humboldt oder Steve Irwin. Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phönix macht jetzt nen Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben Tschüss, Affe, Todklappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach es Schuh. Es gibt nichts, was mich hält, au revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh. Au revoir. Au revoir. Ah. Au revoir. Es gibt nichts, was mich hält. Guten Morgen, Sektor. Es ist Wochenende und Weihnachtsfeiern stehen auch am Start. Und das ist die Zeit brutaler Ehrlichkeit, ja? So mit Kollegen einen trinken gehen, das ist so eine Sache. Wir haben, oder viele von uns haben so zwei Gesichter. Es gibt diese nüchterne, seriöse, entspannte Seite und den kleinen hässlichen Zwillingsbruder. Das betrunkene ich. Ja, halt so auf der Arbeit, nie am Reden und so. Und auf einmal auf der Weihnachtsfeier erzählt er mir Sachen aus seinem Sexleben und keine Ahnung was. So eine Kacke halt. Nüchtern sind die schüchtern und ruhig und unselbstbewusst. Und besoffen sind die dann. Selbstbewusst, richtig schön horny, bereit, richtig loszurammeln. Die mögen andere Leute auf einmal, die die nie gemocht haben. Und dann kommen die so und sagen so, hey Marco, was geht? Obwohl ich nie mit denen ein Wort geredet habe. Aber ich habe einen Kollegen, der hat angefangen, seine Kolleginnen zu küssen, sobald er betrunken war. Der kam dann, greift einmal so auf beide Backen und küsst dich einfach. Ja, seid froh, dass er bei der 1-2 Weihnachtsfeier noch nicht dabei war. Nach 8 reden wir mit Teil nochmal über betrunkene Ichs, die man so von der Weihnachtsfeier kennt. Pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you

mit Maike Greine. Ich bin auch schon wieder Bock zu feuern. Yeah. Robin Thicke und Pharrell Bloodlines für euch hier am Morgen um jetzt 20 vor 7. Und am Donnerstagabend, da waren wir alle in der Jahrhunderthalle Bochum. Wir, ihr und die 17. 1 Live Krone. Und wie die Champions jubeln, das hört ihr jetzt. Für Best Hip-Hop Act, Bones MC und Raf Kamora. Ja! 187! Raff, Kamera und Bones. Ja, weil ich das Album super gut fand und die hatten eh ein erfolgreiches, gutes Jahr. Ja, Mann, auf jeden Fall danke an alle, die gewotet haben. Ist ja kein Glückspreis. Rechne mit uns auch in 2017. Wir haben jetzt erst angefangen, Raff, Kamera, 187!

Generation Gag mit Jan van Weide. Ja, Adventszeit, schöne Zeit. Ne? Ich sag mal, die Keksfress-Saison, die ist eröffnet wieder. Wir haben immer so Adventskaffee. Habt ihr das auch? So Adventskaffee mit der Familie sonntags. Oma, Opa, alle da. Und bei uns ist immer, so, macht Spaß, ne? Wird gelacht und so. Ne? Und mir ist aufgefallen, die lachen alle bei mir sehr unterschiedlich in der Familie. Habt ihr auch so, es gibt so verschiedene Lachtypen, ne? Ja, meine Schwester zum Beispiel, die ist so ein Schnarchlacher. Die ist mal so. Ich weiß überhaupt nicht, von wem die das hat. Von meinem Papa nicht. Der ist von meinem Papa, ja, der ist so ein Pausenlacher mit so anschließendem Herzkasper. Wow, beruhig dich, Daddy. Ja, meine Mutter auch. Meine Mutter kriegt seit Jahren nicht gebacken, vorwärts zu lachen. Die ist so nach hinten. Die ist mal so. Aber die beste Lache, die hat mein Opa. Die ist wunderbar. Mein Opa hat diese Kölner Lache. Kennt ihr die Kölner Lache? Wenn ihr Karneval kennt, kennt ihr die Kölner Lache. Ich erkläre das ganz kurz. Der Kölner lacht sehr gerne über sich selbst. Und zwar so sehr, dass man als Zuhörer gar nicht mehr mitbekommt, um was es eigentlich geht. Das ist der Politesse gesagt, wenn ich das Auto nicht dahin stellen kann, dann kannst du mehr weiß nicht mehr. So lacht mein Opa. Dankeschön. Generation Gag mit Jan van Weide. Auch als Video im Netz. 1live.de. Neu. Für den Sektor. Alle Farben. 1live. That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Coming up, can't even think about it, dreams in a cup. Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Come, when you pull my key to look into my eyes, it's where my demons hide, it's where last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Morgen, Sektor, ihr hört 1 live. Ein Kölner baut kleine Wohnungsboxen für Obdachlose. Wie das genau funktioniert, hört er gleich in der nächsten Stunde hier bei uns in 1 live. Reklame. Wundervolle Weihnachten bei Toys R Us. Denn jetzt gibt's 20% Rabatt auf alle Lego-Produkte. Beim Kauf von Lego-Artikeln ab 70 Euro. Nur diese Woche im Markt und online. Toys R Us, die kleine Kinder, große Kinderwelt. So, was kann ich denn für Sie tun? Herr Doktor, ich höre überall Fragen. Verstehe. Und worum geht es in diesen Fragen? Um alles Mögliche. Und ich muss die immer beantworten. Ja, das kenne ich. Besonders stark ist es montags bis freitags ab 18 Uhr, stimmt's? Ach, Sie haben das auch? Natürlich. Das ist ganz normal und kommt in jedem Alter vor. Ganz Deutschland ist im Ratefieber bei Gefragt gejagt. Immer montags bis freitags ab 18 Uhr. Und ganz neu, rate mal, wie alt ich bin. Immer freitags um 18.50 Uhr im Ersten. Sie brauchen keinen Chauffeur. Sie brauchen kein Jet-Set-Leben. Wenn Sie erfolgreich sind, wissen Sie, was Sie wirklich brauchen. Der neue Renault Megane Grand Tour. Jetzt mit 0% Zinsen und 5 Jahren Garantie serienmäßig. Ausgezeichnet mit dem goldenen Lenkrad in der Kategorie Klein- und Kompaktwagen. Bei allen teilnehmenden Renault-Partnern und auf Renault.de. Still fond of you. Brighter than gold. This love shining brighter than gold. This love is like letters and bolts. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while, 'cause we were young and unsure. With love on the line. What if we both would need more? Falling for and just like fall in view.